Kapitel 2. Ups, so war das nicht geplant. Unbeabsichtigte Folgen. Stell dir vor, deine Eltern planen eine kleine Familienreise und drücken dir einen Infoflyer mit zwei verschiedenen Abenteuer-Events in die Hand. Herumstreunen mit ein paar Jägern und Sammlern oder Aktivurlaub in einem Bauerndorf aus der Vergangenheit. Wo würdest du lieber hinfahren? Die Wahl fällt dir bestimmt nicht schwer, oder? Und trotzdem haben unsere Vorfahren ihr freies Leben in der Wildnis aufgegeben und sich stattdessen in die harte Feldarbeit gestürzt. Warum? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Man hat ihnen vorher keinen Flyer in die Hand gedrückt. Als sie die folgenschwere Entscheidung trafen, hatten sie keine Ahnung, was sie erwartet. Kennst du das auch? Du planst etwas bis ins letzte Detail und am Ende entwickelt sich alles völlig anders? Stell dir vor, du hast ein Kaninchen, nennen wir es Bobo, das du heiß und innig liebst. Aber du sorgst dich, dass Bobo sich einsam fühlt, weil er immer ganz verloren im Käfig hockt und an seiner Möhre knabbert. Also versuchst du deine Eltern davon zu überzeugen, dass Bobo eine Freundin braucht. Du bettelst und quengelst und versprichst deinen Eltern alles Mögliche. Und schließlich stimmen sie zu, unter der Bedingung, dass du dich wirklich gut um die Tiere kümmerst. Du bist selig, dein Plan ist aufgegangen. Du verbringst viel Zeit mit deinen beiden Kaninchen und freust dich, dass sie sich so gut verstehen. Doch nach einer Weile stellst du fest, dass Bobos Freundin ziemlich dick geworden ist. Und eines Morgens hocken plötzlich 5 süße Kaninchenbabys im Käfig. Zuerst bist du ganz vernarrt in die kleinen Flauschbälle. Du hast jetzt 7 Kaninchen. Wow! Doch schon bald wird es anstrengend. Die Jungen hören gar nicht auf zu wachsen. Du brauchst neue Käfige und die müssen einmal pro Woche ausgemistet und geputzt werden. Außerdem brauchen die Kaninchen natürlich etwas zu fressen. Deinen Eltern brauchst du damit nicht zu kommen. Die sagen, dass es deine Idee war und dass du dich kümmern musst. Du bist also gut beschäftigt. Ein paar Stunden pro Woche mit Käfig reinigen und ein paar Stunden mit Jobben, um all die Karotten bezahlen zu können. Du wäschst das Auto deiner Mutter, gehst mit dem Nachbarhund Gassi und gießt die Blumen für das Ehepaar am Ende der Straße. Und wirklich, es funktioniert. Allerdings ist es absolut nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Du wolltest doch nur ein bisschen Gesellschaft für Bobo. Und jetzt hast du plötzlich 7 Kaninchen. Und keine Garantie, dass es dabei bleibt. Wenn du etwas tust und dadurch etwas passiert, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, dann spricht man von unbeabsichtigten Folgen. Dein Kaninchenplan ist zwar aufgegangen, aber wegen der unbeabsichtigten Folgen ist dein Leben auf einmal viel stressiger als vorher. Und genau das ist unseren Vorfahren mit ihrer landwirtschaftlichen Revolution passiert. Auch sie hatten einen großen Plan. Härter arbeiten und dadurch ein besseres Leben haben. Aber diese Hoffnung hat sich nicht wirklich erfüllt. Sie haben zwar mehr geschuftet, doch das hat nicht zwangsläufig zu einem besseren Leben geführt, nur zu vielen unbeabsichtigten Folgen.